Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer Ausgabe von Radioaktiv Berlin hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Am Mikrofon begrüßt euch Markus. Heute in der Sendung. Im Augenblick passieren so viele unglaubliche Dinge auf der Welt, dass man denken könnte, viele Menschen hätten den Verstand verloren oder seien zumindest sehr, sehr schlecht informiert und würden auch sehr wenig über das nachdenken, was sie tun oder lassen. Ganz stark drängt sich der Eindruck auf bei den Zehntausenden von Menschen, die in der vergangenen Wochenende gegen die Corona-Auflagen demonstriert haben oder sogar behauptet haben, Corona existiere gar nicht und es als Repression wahrnehmen, wenn sie Atemschutzmasken in der Öffentlichkeit tragen und Abstand zueinander halten sollen. Es ist so unglaublich, denn Repression und Unterdrückung findet dermaßen viel in diesem Land statt, dass überhaupt keiner mehr darüber redet, weil diese Schwurbels zusammen mit Faschistinnen und Faschisten durch Berlins Innenstadt ziehen und behaupten, sich für die Freiheit einzusetzen. Es ist so unglaublich, dass wir uns heute entschieden haben, mal eine Sondersendung zu machen, was denn politische Repression in diesem Land ausmacht. Und wie immer bei Radioaktiv reden wir nicht über Leute, sondern wir lassen Leute zu Wort kommen, die etwas zu diesem Thema zu sagen haben. Und das sind ganz andere Leute und das sind wirklich ernsthafte Probleme. Und das sind Probleme, die leider oft in der Debatte im Augenblick untergehen in der Öffentlichen. Und wir hoffen, dass wir einen kleinen Beitrag heute mit dieser Sendung dazu leisten können, dass das sich ändert und mehr Leute mal sich darüber Gedanken machen, was denn politische Repression in diesem Land wirklich ausmacht. Am 25. Juli, also schon einige Zeit her, gab es am Neuköllner Hermannplatz eine Kundgebung gegen staatliche Repression und Widerstand. Und vor allen Dingen ging es dabei nicht um Länder weit weg, zum Beispiel das autoritäre Regime in Ankara, also der aufziehende klerikale Faschismus in der Türkei oder in anderen Ländern, also es ging konkret um hier, auch wenn natürlich viele politische Ereignisse weltweit miteinander in Verbindung stehen und deswegen auch thematisch sich dort einiges überschneidet. Wir waren mit dem Mikrofon vor Ort und wir wollen euch heute in dieser Sendung mal etwas näher mit den Inhalten bringen, denn viele dieser Dinge werden im Allgemeinen und in der Öffentlichkeit und vor allen Dingen den großen Medien so gut wie gar nicht behandelt oder wenn nur sehr einseitig behandelt. Und hier ist heute mal die Chance für Menschen, die davon betroffen sind und die sich gegen staatliche Repressionen in der Bundesrepublik wehren, selbst zu Wort zu kommen. Den Anfang macht ein Beitrag der Solidaritätsgruppe für die Gefangenen des G20. Es geht da um den Rondenberg-Prozess, der wird so genannt. Das ist eine Straße in Hamburg. Aber was es damit auf sich hat, das hört ihr jetzt im ersten Beitrag und danach auch noch etwas zu den anstehenden Gerichtsurteilen. Widerstand. Als Kampagne ist unser Schwerpunkt die politische Unterstützung der Angeklagten im sogenannten Rondenberg-Verfahren. Dies ist ein politisches Großverfahren gegen bundesweit mindestens 86 linke AktivistInnen, die von der Staatsanwaltschaft Hamburg angeklagt werden. Aufgeteilt in 8 Verfahrensgruppen werden ihnen mehrere Straftaten wie schwerer Landfriedensbruch, Angriff auf Vollstreckungsbeamte, versuchte gefährliche Körperverletzung und Bildung bewaffneter Gruppen vorgeworfen. Einige dieser Strafgesetze wurden erst kurz vor dem Gipfel verschärft. Mithilfe des Konstrukts der gemeinschaftlichen Tat wird eine Verurteilung ohne konkret individuellen Strafnachweis anvisiert. Hintergrund ist die Zerschlagung eines Demonstrationszuges am 6. Juli 2017 auf der Straße Rondenberg in Hamburg durch die für Gewaltausbrüche bekannte Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit Blumberg der Bundespolizei. Im Juli 2017 hat der G20-Gipfel in Hamburg stattgefunden. Die AktivistInnen waren auf der Straße, um gegen dieses Treffen der Herrschenden zu protestieren, die für Krieg, Unterdrückung und Ausbeutung verantwortlich sind. Im Rahmen unserer Kampagne Gemeinschaftlicher Widerstand rufen wir für den Samstag vor dem ersten Prozesstag zu dezentralen Aktionen in verschiedenen Städten auf. In Berlin zum Beispiel wird es eine Demo geben. Der Beginn der Prozesse steht noch nicht fest. Achtet auf Ankündigungen auf unserer Internetseite oder bei Twitter. Nur mit praktischer Solidarität und konsequenter Aussageverweigerung können wir die Verfahren zu einem Desaster für Polizei und Staatsanwaltschaft machen. Solidarität ist unsere Waffe. Im Zuge der Proteste gegen den G20-Gipfel in Hamburg geführt wurden und werden, stellen eine Zäsur dar. Damit meinen wir weniger die massive Polizeigewalt während des Gipfels. Brutale Gewalt war schon immer ein Mittel, soziale Bewegungen einzuschüchtern und legitimen Protest im Keim zu ersticken. Die Zäsur, die der G20-Gipfel in Hamburg darstellt, ist die Härte der Strafverfolgung, mit denen die Justiz gegen von Repression Betroffene vorgeht. Im Nachklapp des Gipfels wurden viele AktivistInnen zu hohen Haftstrafen verurteilt. Erst am 10. Juli endete das sogenannte Elbchaussee-Verfahren mit Haftstrafen von bis zu 3 Jahren ohne Bewährung. Aber nicht nur die Justiz packt die grobe Keule aus, wenn es um die Verfolgung von Menschen geht, die sich für eine bessere Welt und das gute Leben für alle einsetzen. Insgesamt lässt sich feststellen, dass mit der Verurteilungspraxis eine massive Einschränkung der Grund- und Freiheitsrechte einhergeht. Die Rondenbarg-Verfahren sind das beste Beispiel dafür. Die Beschuldigten werden strafrechtlich verfolgt und mit Haftstrafen bedroht, ohne dass ihnen eine konkrete Tat vorgeworfen wird. Allein die Anwesenheit bei einer Demonstration reicht aus. Damit wird zum einen die Unschuldsvermutung pervertiert, zum anderen die Versammlungsfreiheit massiv angegriffen. Wir sollen uns zukünftig 2-mal überlegen, ob wir auf eine Demo gehen oder nicht. Dass der G20-Gipfel kein Einzelfall war, zeigen die Ereignisse der letzten Zeit. In Leipzig werden AktivistInnen mit Ermittlungen nach 129a eingedeckt und bundesweit sitzen derzeit die Stifte zur Unterzeichnung von Hausdurchsuchungsbefehlen locker im Holster der RichterInnen und werden an die Exekutierenden der Polizei verteilt wie geschnitten Brot. Und dass es dabei nicht um Strafverfolgung geht, sondern um Einschüchterung sozialer Bewegungen, zeigt besonders deutlich das Beispiel der Durchsuchung des Hausprojekts LU 15 in Tübingen. Der Betroffene war nachgewiesenermaßen nicht in der Nähe des die Hausdurchsuchung begründenden Ereignisses. Trotzdem wurden Computer und so weiter konfisziert. Besonders prägnant ist dabei, dass dabei auch mandatsbezogene Unterlagen des Bundestagsabgeordneten darunter waren, für den er arbeitet. Dass diese Durchsuchung allein aus politischer Motivation der Repressionsbehörden heraus geschah, lässt sich in diesem Fall, wie auch üblich bei Ermittlungen wegen des Paragraphen 129, kaum verhehlen. In Zeiten der Corona-Krise, der erwartbaren massiven wirtschaftlichen Krise mit den in ihrer Folge zu erwartenden zunehmenden sozialen Spannungen, in Zeiten erstarkender faschistischer Tendenzen in der Gesellschaft und auch in den Repressionsbehörden, definiert die Justiz ihre Rolle als Gewährleisterin eines autoritären Obrigkeitsstaats. Harte Urteile und Gesetzesverschärfungen sind das Instrumentarium, soziale Bewegungen, die sich für das gute Leben für alle einsetzen, im Keim zu ersticken. Derzeit erleben wir eine bundesweite Repressionswelle, die genau dieses Ziel verfolgt. Lassen wir uns davon nicht beeindrucken. Vor allem in Zeiten der Krise sollte es uns darum gehen, zu überlegen, wie wir Solidarität im Alltag organisieren. Das beste Mittel gegen autoritäre Formierung ist, ihr gelebte Entwürfe des guten Lebens gegenüberzustellen. Organisiert euch mit euren Freundinnen, Bekannten, NachbarInnen und überlegt, wie ihr euch gegenseitig unterstützen könnt. Passt aufeinander auf, seid autonom und solidarisch. Unser gemeinschaftlicher Widerstand gegen ihre Repression. Wir bleiben widerständig. Für das gute Leben für alle. So, jetzt habt ihr ja schon einen kleinen Eindruck gewonnen, was politische Aktivistinnen und Aktivisten in diesem Land erwartet, wenn sie sich entschlossen dem Kapitalismus und seiner Logik entgegenstellen, wie zum Beispiel bei der G20-Tagung in Hamburg. Auch die Berliner Rote Hilfe hatte zu diesem Verfahren einen Beitrag auf der Kundgebung am Hermannplatz geleistet und den hört ihr hier. Liebe Genossinnen, der G20-Gipfel ist mittlerweile 3 Jahre her. Hamburg ist nach den bürgerkriegsähnlichen Zuständen allem Anschein nach wieder aufgebaut. Also alles vorbei, könnte man meinen. Die juristische Aufarbeitung der auch die heftigsten Straßenschlachten der Hamburger Nachkriegsgeschichte genannten Tage des Protests gegen das Treffen der herrschenden Klasse ist aber noch lange nicht abgeschlossen. Denn im Nachgang wurde eine unglaubliche Repressionswelle losgetreten. Der autoritäre Wahnsinn nahm dabei schon mit den polizeilichen Ermittlungen seinen Lauf. Dafür wurden sämtliche liberalen, rechtsstaatlichen oder sonstigen Grundsätze zur Makulatur. Öffentlichkeitsverhandlungen wurden geschaltet und Menschen an den digitalen Pranger gestellt, Denunzierungsplattformen eingerichtet. Und in einer beispiellosen Aktion wurden abertausende Stunden Videomaterial durch Gesichtserkennungssoftware gejagt. Im Wettbewerb, wer rechtsstaatliche Prinzipien und Verhältnismäßigkeit am schnellsten über Bord wirft, will aber auch die Hamburger Justiz nicht abgehängt werden. Nach skandalös hohen Urteilen gegen vermeintliche FlaschenwerferInnen kam es Anfang diesen Monats zum erstinstanzlichen Urteil gegen die im Elbschusssee-Verfahren Angeklagten. Ein Genosse wurde zu 3 Jahren Knast verurteilt, 2 Genossen zu Bewährungsstrafen, 2 müssen Sozialstunden ableisten. Dieses Urteil kam zustande, obwohl 4 der 5 Aktivisten keine eigenhändige Straftat zugeordnet, sondern die bloße Teilnahme an dem Protestzug nachgewiesen werden konnte. Die AnklägerInnen im Rondenbach-Verfahren, wegen dem wir heute hier sind, reiben sich wahrscheinlich gerade die Hände. In diesem Massenprozess soll genau das Gleiche passieren. Weil die GenossInnen auf einer Demo waren, sollen sie verurteilt werden. Weil sie sich gemeinschaftlich dazu entschlossen haben, Widerstand gegen das widerwärtige Treffen der StaatsführerInnen der 20 mächtigsten kapitalistischen Staaten zu leisten, sollen sie bestraft werden. Um nichts anderes geht es. Und wie die letzten Urteile zeigen, ist es nicht mehr notwendig, Menschen irgendetwas anderes nachzuweisen, als an einer Demo teilgenommen zu haben, um sie zu absurd hohen Strafen zu verurteilen. Deswegen und wegen des unbedingten Verurteilungswillens der Hamburger Justiz muss befürchtet werden, dass die GenossInnen verurteilt werden. Bürgerliche Fassade, die sich Rechtsstaat schimpft, bröckelt immer weiter und zum Vorschein kommt die hässliche Fratze der Klassenjustiz. Vor dieser müssen sich die PolizistInnen, die in Hamburg im Einsatz waren, aber wahrlich nicht fürchten. Egal, ob sie Knochen gebrochen, wahllos DemonstrantInnen verprügelt und wie wild Pfefferspray eingesetzt haben, juristisch haben sie nichts zu befürchten. Allein nach dem Polizeieinsatz im Rondenbach blieben 14 GenossInnen zum Teil mit offenen Knochenbrüchen liegen. Keine PolizistIn wird sich jemals dafür verantworten müssen. Genauso wenig wie alle anderen PolizistInnen, die während dem G20-Gipfel randaliert haben. Denn die Justiz hier in der BRD schafft keine Gerechtigkeit. Sie verfolgt GenossInnen und hält den Laden, gegen den sich die Proteste in Hamburg gerichtet haben, am Laufen. Koste es, was es wolle. Dagegen können wir nur unsere Solidarität setzen. Denn getroffen hat es wenige. Gemeint sind wir alle. Lasst uns weiter gemeinschaftlich gegen diese Zustände Widerstand leisten. Ihr hört Radioaktiv Berlin. Wir wollen uns heute mal mit staatlicher Repression beschäftigen, nachdem so viele Schwurbels und Aluhüte in letzter Zeit durch dieses Land rennen und behaupten, vor einer Diktatur warnen zu müssen und dazu ausgerechnet Bündnisse mit Nazi-Organisationen wie der NPD, dem Dritten Weg, den Identitären oder auch der AfD eingehen und glauben, damit Freiheit verteidigen zu können, wollen wir mal darüber reden, was wirkliche staatliche Repression in diesem Land ist. Und wir werden jetzt einen Beitrag hören von Migrantifa, das ist eine Organisation oder eine Gruppe eher, die sich in vielen Städten der Bundesrepublik seit den Anschlägen von Hanau gebildet hat und die den rassistischen Normalzustand der Polizei und der damit auch verbundenen Repression nicht weiter hinnehmen möchte. Hört selbst. Yo. Hi, Yalla Migrantifa. Wir reden ein bisschen über Rassismus im Zusammenhang mit Polizeigewalt und Repression. Über G20, aber auch über andere Sachen, die zum Teil von der Kollegin von den Berlin Migrant Circus auch schon angesprochen wurden. Und als erstes eine kleine Anekdote. Ich habe, als die Anfrage kam, ob wir sprechen wollen, mich erinnert an einen Vorfall in der Schanze, wo eine Person rausgegriffen wurde von gewalttätigen Bullen im G20-Gipfel und zusammengeschlagen wurde, als Kanake beschimpft wurde, mit dem Tode bedroht wurde und dann irgendwie 14 Stunden in der Gesa hing, das Ganze dann bei Facebook gepostet hat und ich habe das dann versucht rauszufinden, was da eigentlich genau passiert ist die letzten Tage, weil ich mich nicht mehr so richtig erinnert habe und habe kaum Zeitungsartikel gefunden und es gab eher so ein, zwei Nebensätze und eben diesen Post bei Facebook. Genau, und ich habe irgendwie gedacht, ich benutze das so ein bisschen als Aufhänger, dass selbst wenn wir über Polizeigewalt sprechen, es auch spannend und relevant ist, sich nochmal zu fragen, inwiefern Polizeigewalt im Kontext von rassistischer Gewalt oder im Zusammenspiel mit Rassismus spezifische Ausformungen annehmen kann. Das haben wir auch am 6.6. gesehen. Am 6.6. am Berliner Alexanderplatz gab es ja diese große Demo, wo alle gedacht haben, es wird so eine entspannte, liberale, Hippie, keine Ahnung, wir lieben uns alle Demonstration. Am Ende hatte die Polizei nichts Besseres zu tun, als mehr als 100 Jugendliche zusammenzuschlagen, viele davon festzunehmen und vor allem migrantisierte Jugendliche, zum Teil minderjährig oder auch schwarze Jugendliche und junge Männer, festzunehmen, in die Gesa zu stecken, in Tempelhof. Und das genau, zeugt von der brutalen Unterdrückung kritischer Stimmen, die in dieser Gesellschaft tagtäglich stattfindet. Und viele dieser jungen Menschen waren an dem Tag zum ersten Mal auf einer Demo, die hatten überhaupt keine Erfahrung, das hat man auch gemerkt. Die wurden da so ein bisschen von linken, erfahreneren Strukturen alleine gelassen. Und genau, Leute aus unseren Strukturen sind dann spontan zur Gesa gefahren und wir haben da eine Kundgebung gemacht und sozusagen die Jugendlichen abgeholt. Genau, wir haben das gemacht, weil wir finden, dass das beste Mittel gegen Repressionen die gemeinsam organisierte praktische Solidarität ist. Und das heißt für uns auch, dass man den Satz, Solidarität muss praktisch werden, tatsächlich ernst nehmen muss, wenn wir uns gemeinschaftlich gegen die Repression durch Berliner Polizei und Justiz stellen. Wir haben dann gemeinsam mit der Roten Hilfe eine Spendenkampagne organisiert, die läuft auch noch, wo genau die Repressionskosten für die Jugendlichen vom 6.6., also die verhaftet wurden, gesammelt werden. Genau. Danke nochmal an die Genossinnen von der Roten Hilfe und spendet Kohle, wenn ihr was übrig habt. Genau, also jetzt ein paar Worte zu den deutschen Medien und dem Umgang der deutschen Medien mit Protesten. Während die Black Lives Matter-Proteste in den USA, die mittlerweile so weit gehen, die Abschaffung der Polizei zu fordern, in den deutschen Medien als legitimer Widerstand und eine legitime Reaktion auf den dortigen Rassismus gelesen werden, werden die Vorfälle in Stuttgart als Bürgerkrieg geframed und es wird direkt davon fantasiert, Stammbaumforschung zu betreiben, um herauszufinden, wer dort war. Diese Debatte zu strukturellem Rassismus in der deutschen Polizei wird von Medien, von der Mehrheitsgesellschaft, aber auch von politischen Strukturen zurückgedrängt und erstickt. Horst Seehofer hält eine Studie währenddessen zu dem Rassismus, zum strukturellen Rassismus, für nicht nötig, da dieser ja schon nicht erlaubt sei und daher nicht vorhanden wäre. Wir sagen dazu, es braucht keine Studie mehr. Wir kennen den Rassismus der Polizei bereits. Es braucht keine Rassismus-Sensibilisierungstrainings für die Polizei. Die Institution der Polizei ist das Problem. Wir schließen uns den Forderungen von den Protestierenden in den USA an. Schafft die Polizei ab. Schafft den Verfassungsschutz und die Bundeswehr gleich mit ab. Genau, diese Polizei und auch die deutsche Justiz haben neben der Repression gegen migrantische Jugendliche auf Demos auch oft nichts Besseres zu tun, als migrantische oder ausländische linke Gruppen, Vereine und Strukturen anzugreifen. Zum Beispiel die... was mit dem Mikro? Okay, nicht aufs Kabel treten, sorry. Genau, es lässt sich daran erkennen, dass dass zum Beispiel kurdische PolitikerInnen regelmäßig verfolgt werden. Zum Beispiel die kurdisch-feministische Politikerin Yildiz Aktaş wurde letztes Jahr im Oktober angeklagt, beziehungsweise der Prozess hat begonnen. Sie wurde dann verurteilt dieses Jahr im Februar zu 2 Jahren auf Bewährung. Das ist nur ein kleines Beispiel von vielen Fällen, wo der deutsche Staat sich zum Handlanger von Erdogans repressiver Politik gegen jegliche emanzipatorische Bewegung in seinem Einflussbereich, unter anderem im türkischen Staat, macht. Genau, und es richtet sich auch gegen Vereine wie zum Beispiel den pro-kurdischen Mesopotamien Verlag, der per Erlass von Seehofer letztes Jahr verboten wurde, Genau, man kann sich jetzt darüber streiten, ob es sinnvoll ist, juristische Argumente vorzubringen oder nicht, aber auf jeden Fall nach verbreiteter Meinung auch rechtswidrig verboten. Rassismus fängt also, und das wollen wir hier betonen, nicht an bei der Polizei, sondern wird dadurch jetzt auch sichtbar. Rassismus und Repressionen fangen auch schon an bei der Kontrolle voneinander. Speziell von denen, die durch bestimmte Bilder in unseren Köpfen als eher unruhestiftend gelesen werden. Es sind oft die Stimmen von jenen migrantisierten Menschen, die als störend, unerwünscht oder gar als riskante politische KooperationspartnerInnen gelesen werden. Während es der Bundesrepublik Deutschland weiterhin schwer zu fallen scheint, sich den eigenen rechtsradikalen Strukturen zu widmen, scheint es nie einen Mangel zu geben an Kapazitäten, sich unserer politischer und sozialer Arbeit zu widmen, diese einzuschränken, uns auszuschließen oder permanent zu kontrollieren. Solidarität muss auch gegen diese Repression in allen Kontexten öffentlich geschehen. Man muss diese Solidarität öffentlich kundgeben, weil private Solidaritätsbekundungen helfen wenig, wenn die Kritik öffentlich ist. Auf öffentliche Kritik kann nur öffentliche Solidarität folgen. Neben den kurdischen Organisationen, Politikerinnen oder Verlagen gibt es auch massive Repressionen gegen palästinensische Vereine und Gruppen, sowie pro-palästinensische Strukturen und Räume generell. Diese werden verfolgt und in ihrer politischen Arbeit massiv eingeschränkt. So werden in verschiedenen Städten Deutschlands Gruppen und Einzelpersonen, wie zum Beispiel die jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost oder Palästina spricht, eingeschränkt. Ihnen werden Räume verwehrt und darüber hinaus wurde der jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost durch die Bank für Sozialwirtschaft ihr Konto gekündigt. Das erste jüdische Konto, das gekündigt wurde seit der NS-Zeit. Das geschah, weil sie sich als Gruppe nicht von der BDS-Kampagne distanzieren wollten. Zuvor waren ihnen bereits die Räume der Göttinger Universität verwehrt worden für die Verleihung des Göttinger Friedenspreises. Andere Aktivistinnen, die zum Beispiel in akademischen Institutionen auf die Situation Palästinas hinweisen und Menschenrechtsverletzungen anklagen, werden dafür vor Gericht gezogen. So zum Beispiel die Humboldt III, die bei einer Veranstaltung in einer Berliner Uni den Vortrag des Knesset, der Knesset oder ehemaligen Knesset-Angehörigen Alisa Lavi gestört haben. Sie werden jetzt wegen Hausfriedensbruch verklagt. Wie die Humboldt III werden auch andere Menschen, AktivistInnen oder nicht, wieder vor Gericht stehen. Öffentlicher Support, ob durch Artikel, durch Kundgebungen, Spenden, ist in diesen Fällen dringend nötig. Ja, ein weiteres Beispiel noch ist der größte Staatsschutzprozess in Deutschland seit Mitte der 1990er Jahre, der in München geführt wird, gegen 10 türkische KommunistInnen. Auch hier macht sich die deutsche Justiz zum Handlanger Erdogans und zum langen Arm der Repression des türkischen Staates und scheut nicht davor zurück, ausländische politische Akteure hier in Deutschland in ihrer Arbeit einzuschränken. All diese Beispiele zeigen, dass der deutsche Staat in Bezug auf migrantische linke Gruppen immer wieder auf neue Ideen kommt, um uns an unserer politischen Arbeit zu behindern. Auch diesen Gruppen muss praktische Solidarität gelten. Aber nicht nur der deutsche Staat hat uns auf dem Schirm. Die Gewalt von Staat und Polizei ist nicht länger trennbar von organisierten Faschos. Diese sind engst miteinander verbunden. NSU, NSU 2.0, Kontakte von Neonazis und der Polizei in Neukölln. All das sind Beispiele dafür, dass bei der Repression und Polizeigewalt nicht nur auf staatliche Institutionen geguckt werden darf. Gerade wenn es um organisierte Faschos geht, wissen wir, der Staat und die Sicherheitsbehörden schützen unser Leben nicht. Was uns wirklich sicher macht, ist der gerechte Zugang zu Gesundheit, Nahrung, Bildung und Selbstbestimmung über unser Leben. Nicht eine Polizei, die uns schikaniert, die unsere Geschwister aus Versehen oder weil es ja nicht anders möglich war, abknallt. Überhaupt kann der Kampf gegen Rassismus in diesem kapitalistischen System nur einer sein, der eine grundlegende, radikale und globale Veränderung zum Ziel hat. Wer vom Kapitalismus nicht reden mag, soll vom Rassismus schweigen. Oder um es in einem etwas traditionelleren linken Spruch zu sagen, die Grenze verläuft nicht zwischen den Völkern, sondern zwischen oben und unten. Von Hamburg, deshalb sagen wir, von Hamburg bis Frankfurt, Schweinfurt bis Bremen, von der Kolbstraße bis Dessau, vom Wildenburg-Kiez nach Hanau, kein Vergeben, kein Vergessen, no justice, no peace, abolish the police, yalla yalla Migrantifa, vielen Dank. were three brothers in Mary Scotland. In Mary Scotland there were three. And they did cast lots which of them should go, should go, should go. And turn robber all on the salt sea. The lot it fell first upon Henry Martin, the youngest of all the three, that he should turn rubber all on the salt sea. Ihr hört Radioaktiv Berlin. Wir reden über Repression in diesem Land, in der Bundesrepublik. Gerade hatten wir einen Beitrag der Migrantifa vor diesem Song gehört. Jetzt wollen wir uns einen Beitrag der Berlin Migrant Strikers anhören. Dazu ist zu sagen, die reden in Englisch. Und ich denke, das ist in Berlin wahrscheinlich für die meisten verständlich. Wenn nicht, er dauert wenige Minuten, der Beitrag, und danach geht es in deutscher Sprache weiter. Also hier der Beitrag der Berlin Migrant Strikers. Berlin Migrant Strikers is a collective of Italian migrants active in Berlin for several years, and we want to bring back our point of view as activists and migrants on the link between repression and racism during and after the G20 of Hamburg. We went at the G20 in Hamburg as a collective, and we have participated in the last 3 days' protests and actions. The last day after the big final demonstration, we were stopped for a check, and then arrested and held in custody for 24 hours without having committed no crimes. The reason, we were Italians. In those days, police, politics and media shared the same theorem. The protesters were considered to be the most violent. Those who had participated in the riots were mainly Ausländer, French, Italian, Spanish, Greeks, and therefore also Südländers, from the European countries economically poorer. The mere fact of wearing black clothes or having participated in an event or even speaking Italian made of us the socially dangerous, the criminal subjects. It is the so-called law of the enemy, which has been applied to the G20 systematically, but which normally regulates all the repressive activities. You are not guilty of doing anything. You are guilty only because you belong to a social group. For instance, because you are a migrant, because you are a militant activist, or because you are black. And in our case, we were therefore guilty twice, because migrants and militants. We were, as the newspaper defined us, the Krawall Touristen, the riot tourist. In the democratic Germany, where everything works perfectly, rebellion and crime not only coincide, but also brought in form in from the outside. And to decide that we were guilty, it wasn't even a judge, but the police. But after all, this subtle racist mechanism has been put in act by the so-called justice to justify the whole repressive apparatus after the G20. And in fact, this double guilt, being a migrant and militant, and have suffered it in a greater and disproportionate extent, all those international activists who have had to spend long months in preventive prison awaiting trials. By the time the summit was over, 35 people were still in prison, most of them foreign. The official reason, danger of escape. The real reason, to use them as scapegoats for intimidate everyone else. Like the case of Fabio, the young comrade, the 17 years old Italian, who we met and supported, who was arrested at the Rondenberg, held without evidence in jail for 5 months for the mere fact to have participated in the demonstration. Since Fabio was arrested to when he was released, he has immediately found the support of his mother, Howard, and many other comrades. She did not think twice about moving to Germany to closely follow Fabio's political process. Jamila never judged those days. She never even remotely thought that Fabio or we were guilty, not even if there had been an overwhelming proof, because she knows how precarious and violent the reality in which they force us to live is. Those days, like those of the last months during the COVID-19, shows us that we are not supposed to participate, neither as migrants or as black people and or people of color, nor as radical people. We are not allowed together. We are not. We cannot have our own spaces. We cannot decide to live together in shared houses that carry on political struggles to free everyone from capitalism, fascism, and patriarchy. We cannot support other struggles because they are considered terrorists. And the color of our skin, like the clothes we could wear during a demonstration, make us criminals. As far as we're concerned, the only criminals that deserve this name are the state and the police. They are those who deport. They are those who close borders and force thousands and thousands of people to die or live a life of hardship and death. They are those who enter homes and kill like Maria B, or for a check kill Muhammad, or who in prison die accidentally like Yuri Jalloh. Or has recently in the June 6 protest in Alexanderplatz arrested violently and without reason. And we could continue with an endless list, a list of abuse, racism, and discrimination. The truth, our truth, is that here and now, as always, it is freedom that is threatened, and we want and we must defend it. Rassistische Polizeigewalt, Repression, was macht das aus? Was bewirkt das? Wen trifft das? Das sind wichtige Fragen in unserer Gesellschaft, die leider in den großen Konzernmedien so gut wie gar nicht oder nur oberflächlich oder mit Blick auf die USA gestellt werden, aber nicht im Kontext unseres Alltages, zum Beispiel in Berlin. Deswegen machen wir auf Radioaktiv Berlin ja auch solche Kundgebungsberichte, weil wir finden, dass die Menschen selbst zu Wort kommen müssen. Wir haben jetzt einen Beitrag der Kampagne Death in Custody, also Tod im Gewahrsam, und die erzählen, warum sie diese Kampagne machen und was Inhalt ihrer Arbeit ist. Hi, ich hoffe, ihr könnt mich durch die Maske hören. Ich heiße Hannah und ich spreche heute im Auftrag der Death in Custody-Kampagne zu euch. Mein Vortrag schließt sich ziemlich gut an den von Migrantifa an. Unsere Recherchen zeigen nämlich, das Problem Polizeigewalt muss intersektional gedacht werden. Besonders oft und besonders stark betroffen sind Menschen, die von Institutionen wie der Polizei als anders und dadurch als potenziell kriminell, gefährlich oder illegal markiert werden. Neben schwarzen Menschen und People of Color sind insbesondere Menschen in psychischen Ausnahmesituationen, prekarisierte und illegalisierte Menschen betroffen. Das Risiko steigt, wenn es zu Überschneidungen dieser Diskriminierungen kommt. Durch verbotenes Racial Profiling sind schwarze Menschen und People of Color besonders häufig von Polizeimaßnahmen betroffen. Konfrontationen mit der Polizei eskalieren schneller, da die Beamtinnen ihnen gegenüber schneller Gewalt anwenden. Polizeigewalt wird fast nie aufgeklärt. PolizistInnen decken sich grundsätzlich gegenseitig. Sie müssen keine ernsthaften Ermittlungen durch Kolleginnen fürchten. Es gibt Straftaten wie illegale Einreise, illegaler Aufenthalt, die ausschließlich Menschen ohne deutschen Pass betreffen und kriminalisieren. Nur sie sind dem Risiko ausgesetzt, in Abschiebehaft zu landen. Und das kann dazu führen, dass rassifizierte Menschen willkürlich auf eine Polizeiwache gebracht werden, die sie schlimmstenfalls nicht mehr lebend verlassen. Statistiken werden dazu von offizieller Seite nicht geführt. Diese Leerstelle macht es einfach, institutionellen Rassismus zu vertuschen. Und was in Gewahrsam passiert, entzieht sich ganz besonders stark der äußeren Kontrolle. Das hat zur Folge, dass nach Todesfällen die Polizei und das Wachpersonal entscheiden können, wie über das Geschehene berichtet wird. Immer wieder führt das zur Kriminalisierung der Opfer, da diese zur Entlastung der Täterin in Uniform nach ihrem Tod kriminalisiert werden. Die wirklich Verantwortlichen müssen hingegen so gut wie nie mit Konsequenzen rechnen. Die Behörden setzen alles daran, Versäumnisse und Verbrechen von Bediensteten des Staates zu vertuschen, in Ermittlungen zu verschleppen oder einzustellen. Um gegen diese Zustände zu arbeiten, hat sich die Kampagne Death in Custody zum Black Lives Matter Month im Juni 2019 gegründet. Sie ist ein breites Bündnis aus antirassistischen und knastkritischen Initiativen. Die Kampagne Death in Custody recherchiert, dokumentiert und skandalisiert, wie häufig schwarze Menschen und People of Color in Deutschland in Gewahrsam sterben. Die Kampagne erinnert an Menschen, die in Deutschland in Gewahrsam gestorben sind, nennt ihre Namen und erzählt ihre Geschichten, damit nicht das staatliche Narrativ das einzige ist, was übrig bleibt. Die Kampagne vernetzt Initiativen, die zum Thema rassistische Polizeigewalt arbeiten, Angehörige von Verstorbenen und Gruppen, die von rassistischer und staatlicher Gewalt betroffen sind, um ihren gemeinschaftlichen Widerstand zu stärken. Aktuell kommt unsere Recherche auf schockierende 170 Fälle seit 1990, bei denen schwarze Menschen und People of Color in deutschem Gewahrsam verstorben sind. Als Gewahrsam werten wir alle Situationen, in denen Menschen durch Polizei oder andere staatliche Akteure in eine ausweglose Situation gebracht werden, aus der die Betroffenen sich nicht lebend befreien können. Damit werden auch Opfer von Schusswaffeneinsätzen und Menschen, die auf der Flucht vor der Polizei ums Leben kommen, in unsere Chronik mit aufgenommen. Und inzwischen stechen erste Befunde heraus. Etwa ein Drittel der von uns erfassten Fälle sind Folgen von Polizeischüssen und physischer Gewaltanwendung von Beamten, wie das zu Tode prügeln, Ersticken oder Brechmittelfolter. Daneben werden fast die Hälfte der Fälle als sogenannte Suizide gelabelt. Auch diese Fälle nehmen wir mit auf, weil wir davon ausgehen, dass es in totalen Institutionen wie Gefängnissen keinen freien Willen und deswegen auch keinen Freitod geben kann. Die Haftumstände sorgen dafür, dass den Gefangenen systematisch der Lebenswille genommen wird. Ein weiterer Grund ist, dass man den Angaben der Behörden nicht trauen kann. Auch bei zum Beispiel Uri Jalloh, aber wir finden das immer wieder vor, wurde von offizieller Seite immer wieder behauptet, dass er sich selber angezündet habe. Er hatte gefesselte Hände, saß auf einer feuerfesten Matratze und nur durch hartnäckige Recherche der Initiative in Gedanken an Uri Jalloh konnten unabhängige Gutachten beauftragt werden, die belegen, dass Uri Jalloh von Polizisten ermordet und verbrannt wurde. Unsere Recherche wird demnächst umfangreich veröffentlicht. Wir sind ganz sicher, dass uns viele Fälle noch immer unbekannt sind. Die Datenlage ist super schlecht. Wenn ihr Fälle kennt, meldet euch bei uns. Ihr könnt unsere Website besuchen auf deathincustody.noblogs.org oder ihr folgt uns in den sozialen Medien. Wir fordern die Aufklärung sämtlicher Todesfälle in Gewahrsam. Wir fordern die Etablierung effektiver Schutzmechanismen, wie zum Beispiel wirklich unabhängiger Beschwerde- und Ermittlungsstellen, um weitere Todesfälle in Gewahrsam zu verhindern und die Täterinnen in Uniform zur Rechenschaft zu ziehen. Wir fordern Schluss mit Racial Profiling. Wir fordern uneingeschränkte Solidarität mit allen Betroffenen rassistischer Gewalt und deren Angehörigen.

wird gleichzeitig die PKK und sämtliche politische kurdische Organisation mit massiver Repression in diesem Land überzogen. Azadi, ein Hilfsverein von Kurdinnen und Kurden gegen die politische Repression, hat ebenfalls am Hermannplatz am 25. Juli geredet. Hört euch an, was sie zu sagen hatten. Liebe Genossinnen, liebe Teilnehmende, hallo Berlin. Wir, der Rechtshilfefonds Azadi, wurden von den Veranstalterinnen der heutigen Kundgebung gefragt, ob wir einen Redebeitrag halten können. Darüber haben wir uns sehr gefreut, denn wir sehen unsere Antirepressionsarbeit im Umfeld der kurdischen Bewegung als einen Teil des gemeinsamen Kampfes gegen Repression, Rassismus und Ausbeutung. In der BRD sitzen gerade 9 Kurden in Untersuchungs- oder Strafhaft, denen vorgeworfen wird, Mitglieder der Arbeiterpartei Kurdistan, der PKK, zu sein. Ihnen werden ganz legale politische Arbeiten vorgeworfen, wie das Organisieren von Demonstrationen, von Busfahrten zu Kulturfestivals, von Bildungsveranstaltungen. Sie sollen Spenden gesammelt, Streit geschlichtet oder Kontakte mit Gruppen wie der Linkspartei gepflegt haben. Das alles wird Ihnen zur Last gelegt, weil der deutsche Staat beschlossen hat, dass die PKK eine terroristische Vereinigung sei. Und wer sich als Mitglied an ihr beteilige, sei als Terroristin zu verfolgen. Diese Gefangenen werden besonders isoliert, nicht frühzeitig aus der Haft entlassen und auch nach der Haftzeit weiter schikaniert. Sie brauchen unsere Solidarität. Als Azadi unterstützen wir derzeit eine internationale Kampagne, die von der kurdischen Frauenbewegung initiiert wurde, aber von feministischen Organisationen auf 4 Kontinenten getragen wird. Die Kampagne trägt den Titel Solidarity Keeps Us Alive. Solidarität hält uns am Leben. Denn die Solidarität zwischen den Menschen, die es uns hier draußen ermöglicht, unseren Alltag in einem sexistischen, kapitalistischen und rassistischen System zu überstehen, ist für die Gefangenen überlebenswichtig. Wir wollen den Kontakt und den Austausch zu den Gefangenen stärken und pflegen, damit sie Teil unserer Kämpfe und am Leben bleiben. Die Solidarität mit Mumia Abu-Jamal ist dabei ein großes Vorbild und der Beweis, dass Solidarität Leben rettet. Dass sich die Herrschenden mit staatlicher Repression gegen die widerständigen Marginalisierten durchsetzen, früher hätte man Klassenjustiz dazu gesagt, fördert den rassistischen Charakter der Repression. Tödliche und rassistische Polizeigewalt ist bereits ausführlich Thema der anderen Redebeiträge. Wir möchten nur kurz aus Perspektive der kurdischen Bewegung darauf eingehen. Seit Anfang der 90er Jahre, seitdem die Betätigung der PKK in der BRD verboten ist, haben hier 18 Menschen aufgrund des PKK-Verbots ihr Leben verloren. Sie wurden durch Polizistinnen getötet, wie Halim Dena in Hannover, oder wurden durch die Repression in den Tod getrieben, wie Esser Altinok, der sich aufgrund seiner Schuldgefühle und Scham das Leben nahm. Das PKK-Verbot ist tödlich und es ist ein Ausdruck des Demokratiedefizits in der BRD. Statt ein soziopolitisches Problem wie die kurdische Frage durch demokratische Politik zu lösen, setzen die Regierungen auf Verbote und Gewalt. Das PKK-Verbot zwingt politisch aktive Kurdinnen, sich ausdrücklich und immer wieder von der PKK zu distanzieren, wenn sie der staatlichen Verfolgung entgehen wollen. Das Verbot stigmatisiert die 1,2 Millionen Kurdinnen in der BRD und schließt sie zu weiten Teilen von einer demokratischen Partizipation aus. Für uns ist klar, das PKK-Verbot muss abgeschafft werden. Besser noch heute als erst morgen. Danke, dass wir unsere Gedanken mit euch teilen durften. Danke, dass wir gemeinsam gegen Rassismus, Repression und Gewalt protestieren. Weg mit dem Verbot der PKK. Freiheit für die politischen Gefangenen. Freedom all. Was staatliche Repression in diesem Land bedeutet, konnten wir am vergangenen Wochenende sehr gut sehen, während ein paar Zehntausende von Schwurbeln und Aluhüten und Verschwörungstheoretikern gemeinsam mit Faschisten und Nazis durch Berlins Innenstadt schwadronieren konnten über irgendwelche Freiheit, die ihnen angeblich bedroht sei, dadurch, dass sie Masken tragen und Abstandsregeln halten müssten, war die Polizei sich nicht zu blöd, am selben Tag in Neukölln eine Demonstration von ca. 2000 Menschen gegen Zwangsräumung brutalst auseinander zu prügeln. Und deswegen wollen wir jetzt zwei dieser bedrohten, räumungsbedrohten Projekte zu Wort kommen lassen. Zuerst die Liebigstraße 34 und danach das Kneipenkollektiv Syndikat, dessen Zwangsräumung übermorgen am Freitag früh droht. Und ich werde am Ende der Sendung noch ein paar Details dazu geben, wie Hörerinnen und Hörer sich solidarisch mit dem Kneipenprojekt oder Kneipenkollektiv in der Weisestraße zeigen können. Am 2. Juni 1967 erschoss ein Bulle den Studenten Benno Ohnesorg brutal, ohne Bedrängnis, aus nächster Nähe in den Hinterkopf. Ein geübtes Zusammenspiel von Polizei, Staat und Justiz hat Beweise vernichtet und manipuliert, den Täter geschützt und seine Tat vertuscht. Von Altnazis durchsetzte Strukturen bei der Polizei und Justiz machten dies möglich. Trotz eines Generationenwechsels sind die rechten Strukturen und das Gedankengut weiter fest verankert bei Polizei und Staat. Der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen und rechte SEK-Polizisten, die massenhaft Munition aus ihren Lagern klauen, sind nur die Spitze des Eisbergs der rechten Realität der Staatsgewalt. Das strukturelle Problem der rechten und rassistischen Strukturen bei den Cops wird als Einzelfälle heruntergespielt, verharmlost und durch den Corpsgeist und Beamtenstatus der Cops geschützt. Es gibt zahlreiche Beispiele für eskalative Polizeigewalt. Jüngstes Beispiel die Erschießung der Antifaschistin Maria im Januar in Berlin. Unvergessen natürlich auch der gewaltsame und rechtlich nicht aufgearbeitete Tod von Uri Jalloh in einer Gefängniszelle in Dessau, um nur zwei Beispiele von vielen zu nennen. Gewalt gegen DemonstrantInnen bei Stuttgart 21-Protesten, beim G20 in Hamburg, bei der Black Lives Matter-Demo in Berlin, diese Liste lässt sich unendlich fortsetzen. Der Berliner Verfassungsschutz hat erst gerade bewiesen, dass er keine Legitimität hat und erst recht kein ernsthaftes Interesse, rechte Strukturen zu bekämpfen. KlimaschützerInnen werden als extrem eingestuft, ReichsbürgerInnen nicht. Auch die Liebig 34 taucht im Verfassungsschutzbericht auf. Zitat, es gibt Bemühungen im linksextremistischen Spektrum, Anschluss an gesellschaftliche Bewegungen zu finden, sagt Geisel. Kampf gegen Rassismus, Gentrifizierung, Umweltzerstörung, Sexismus, Trans- und Homophobie, Kapitalismus und die Forderungen, Menschen nicht im Mittelmeer ertrinken zu lassen, scheinen für den Berliner Innensenator zu extrem zu sein. 2020 will der Berliner Senat etliche linke Projekte räumen lassen. Zur Legitimierung wird die Riga- und Liebigstraße nicht nur im Verfassungsschutzbericht genannt, sondern seit 2016 von den Cops terrorisiert und zum Gefahrengebiet erklärt. Die Eskalation der Gewalt geht weiterhin vom Staat und den Bullen aus. 1967 wie 2020. 50 Jahre nach der Ermordung Ohnesorgs und den StudentInnen-Protesten hat sich der Justizsenator übrigens für den brutalen und willkürlichen Polizeieinsatz von damals entschuldigt. Wiedergutmachung ist das natürlich nicht. Damals wie heute ist es unerlässlich, dass wir uns gegen den Staat und Repression wehren. Auch wenn die Sondereinheiten vor unserer Haustüre stellen, wird das unseren Widerstand und unseren Willen, unsere Utopie in selbstgestalteten Freiräumen zu leben, nicht brechen. Solidarität mit allen von Repression Betroffenen. Und dann weist die Liebig auch nochmal darauf hin, dass alle am 1. August um 20 Uhr zum Herfordplatz in Neukölln gegen die Räumung aller bedrohten Projekte kommen sollen und endet mit einem Gedicht von Bertolt Brecht. Also seid ihr verschwunden, aber nicht vergessen, niedergeknüppelt, aber nicht widerlegt, zusammen mit allen unverbesserbar weiterkämpfenden, unbelehrbar auf der Wahrheit beharrenden. Solidarische Grüße vom Syndikat oben vom Schillerkiez. Schön, dass ihr alle da seid. Danke an die Organisatoren, dass wir hier sprechen dürfen. Wie ja schon gesagt wurde, wir erwarten nach 35 Jahren Existenz in anderthalb Wochen den ersten Räumungsversuch gegen unsere kleine Kiezkneipe. Ja, was das mit Repression zu tun hat, ist leider recht offensichtlich. Repression hat viele Gesichter und Facetten. Ob direkte Schikanen durch Kontrollen, Beleidigungen, körperliche Angriffe und direkte Freiheitsentziehung oder die diffuse Repression durch Ermittlungen, Anzeigen, Überwachungsmaßnahmen oder Anklagen und Strafen. Und manchmal ist Repression leider auch tödlich und an der Stelle Rest in Power, Maria, George Floyd, Uri Jalloh und alle anderen, die von Sicherheitsbehörden ermordet wurden. All diesen Facetten gemeinsam ist, dass sie unseren vielfältigen und legitimen Widerstand gegen die vielen Schweinereien dieses Systems erschweren, sabotieren und bestenfalls verhindern sollen. Am 7. August droht dem Syndikat die Zwangsräumung. Und auch hier wird der Staat sein ganzes Repertoire der Repression hervorholen, wird alles, was er als nötig erachtet, an Menschen und Material hineinwerfen, um zu versuchen, jeden Widerstand zu brechen. Wir müssen uns darauf vorbereiten, wir müssen damit umgehen, doch es sollte und es darf uns nicht davon abhalten, das zu tun, was vielleicht nicht rechtsmäßig ist, aber dennoch legitim und richtig. Und das ist in diesem Fall die Verhinderung der Zwangsräumung mit allen uns als richtig erscheinenden Mitteln.